Huber Verlag. Leichte Literatur. Die Räuber nach Friedrich Schiller von Urs Luger. Gesprochen von Alexander Brehm, Nils Dienemann, Henk Flemming, Christoph Jablonka, Tobias Lelle, Hubertus von Lerchenfeld, Claudia Lössel und Sia Drageb.